Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden mit musikalischer Traumforschung. Am Mikrofon ist Michael Frank. Das war ein Ausschnitt aus einer kammermusikalischen Mini-Oper von Dave Longstreth und seinen Dirty Projectors aus dem Jahr 2004. Zu hören war die Illustration eines Traums des Helden der Oper. Er heißt so wie Don Henley von den Eagles. Henley ist auf einer spirituellen Suche nach der Wildnis. Eines Nachts übernachtet er irgendwo in einer Garage. Als Kissen dient ihm nur ein Sattel. Im Traum erscheint ihm ein Adler, Er sitzt auf einem Kaktus, der auf einer Insel umgeben von einem dunklen See gewachsen ist. In seinem Schnabel hält der Adler eine Schlange. Henley begreift, dass dies Symbole der gesuchten Wildnis sind und außerdem Anzeichen dafür, dass er die Gestalt wahrer Liebe entdecken wird, wenn er Adler, Schlange und Kaktus das nächste Mal erblicken wird. Da ist ein See aus schwarzem Gold, heißt es zu Beginn des kurzen Songtexts, was man als Anspielung auf wertvolle Ölvorkommen deuten könnte. Das CD-Booklet der Mini-Oper von den Dirty Projectors verrät außerdem den historischen Bezugspunkt dieses Traums von Don Henley. Anno 1320 soll der erste aztekische Herrscher den gleichen Traum von Adler, Schlange und Kaktus gehabt haben. Am nächsten Tag sah Montezuma dann tatsächlich einen Adler auf dem Kaktus mit Schlange auf einer Insel im See Texcoco in zentralen Mexiko. Dort gründete Montezuma die Stadt Tenochtitlan, die Hauptstadt des aztekischen Reiches bis Anfang des 16. Jahrhunderts. Die spanischen Eroberer kamen und sie zerstörten. Der Song D. Henley's Dream ist der fünfte Song der Mini-Oper The Getty Address von den Dirty Projectors. Alle Musik wurde hier von Dave Longstreth komponiert. Es ist eine eigenwillige Mischung aus ungewöhnlichen Songs mit Elementen sogenannter E-Musik und Elektronika. The Getty Address behandelt Themen wie das Amerika nach 9/11, die Zerstörung der Natur, Cortes und die Azteken natürlich, und der Held der Oper ist wie gesagt Don Henley von den Eagles oder zumindest ein Charakter, der so heißt wie Don Henley von den Eagles. Die Musik von The Getty Address basiert auf Arrangements, die Dave Longstreth für Holzbläser-Septett, Frauenchor und Cello-Oktett komponiert hat. Die Aufnahmen davon wurden dann per Computer auseinandergenommen und zu Songstrukturen umgebaut. The Getty Address heißt das Album mit dem ersten Traumsong dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Es ist das dritte Album der Dirty Projectors um den ehemaligen Yale-Studenten Dave Longstreth und die Platte erschien 2004. We'll be right back. if you believe them, then go. We'll be right back. Das war eine erste Trilogie mit Liedern über Träume in dieser Soundcheck-Traumrevue vom Deutschlandfunk. Los ging's mit Goodbye Sweet Dreams von dem texanischen Urpsychedeliker Rocky Erickson. Die süßen Träume, von denen hier Abschied genommen wird, stehen unter anderem für Zeiten, in denen das Leben einfacher und klarer erschien. 1965, mit 18, hatte Rocky Erickson die 13th Floor Elevators mitgegründet. Seit Ende der 60er Jahre erlebte er über Jahrzehnte hinweg eine tragische Odyssee durch Schizophrenie und Psychiatrie mit Elektroschocks. Erst im neuen Jahrtausend fand Rocky Erickson mit Hilfe eines Wohltäters zu einer hilfreicheren Therapie. 2005 trat Rocky Erickson nach 20 Jahren das erste Mal wieder live auf. Seither konnte er seine Karriere als Musiker wieder fortsetzen. Im Jahr 2010 nahm er zusammen mit der Band Okkervil River, ebenfalls aus Texas, ein Album auf. True Love Cast Out All Evil heißt es. Wahre Liebe vertreibt alles Böse. Zu hören war daraus zu Beginn dieser Traumtrilogie der Song Goodbye Sweet Dreams. Nach Rocky Erickson und Okkervil River gab es einen Song mit dem Titel Out of Dreams. Der Refrain stellt die Frage: Hast du keine Träume mehr? Die erste Strophe beginnt mit einer Warnung. Pass auf, was dein Verstand mit dir anstellt und wohin er dich schickt. Du musst ihm ja nicht folgen. Das englische Wort Mind ist allerdings ein äußerst schillerndes, mit vielen verschiedenen Inhalten. Genauso gut kann es nämlich nicht nur Verstand bedeuten, sondern auch Seele oder Gemüt. In der zweiten Strophe gibt es dann eine weitere Warnung. Pass auf den Killer auf, den du dir von einem Freund ausgeliehen hast. Wer weiß, wo das alles hinführen wird, wenn es nach ihm ginge. Und dann stellt eben der Refrain die Frage: Na, hast du keine Träume mehr? Out of Dreams ist das Titelstück der Debüt-EP des englischen Trios The Rascals. Out of Dreams erschien 2007. Zum Schluss dieser Traumtrilogie gab es einen Song von Rishikesh Hirway alias The 1AM Radio, also das Radio um 1 Uhr nachts. Und mit diesem Namen ist das Projekt natürlich prädestiniert, hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk vorgestellt zu werden. Die empfindsame und abenteuerlustige Musik von Rishikesh Hirway ist natürlich der wahre Grund. Von seinem zweiten Album aus dem Jahr 2004 war die Schilderung eines Fiebertraums zu hören. Ein trockener Busch wird da beschrieben, er wartet darauf, dass ihn endlich ein Funke trifft und in helle und wahrhaftige Flammen verwandelt. To be reborn is all that it wants, heißt es dann in dem Song von The 1AM Radio. Wiedergeboren zu werden ist alles, was dieser Busch will. Im weiteren Verlauf dieser Traumschilderung wird dann klar, dass dieser Fiebertraum von dem menschlichen Bedürfnis nach Transzendenz handelt und von existenziellen Erfahrungen wie Flucht und Einsamkeit. Rishikesh Hirway hat auch, wie Dave Longstreth von den Dirty Projectors, einmal in Yale studiert, danach ließ er sich in Los Angeles nieder. Im vergangenen Jahr erschien sein viertes Album unter dem Pseudonym des Radios um 1 Uhr nachts, The 1AM Radio. Bitte stellen Sie sich dann zu Beginn des nächsten Songs vor, dass etwas in Ihrem Gehirn explodiert. Die Explosionen zerstäuben Sie zu Regentropfen, Sie fallen von einem gelben Himmel. Für ein offenes Auge sehen die Regentropfen wie orangefarbige Gesichter aus. weg. Das war zweimal Programmmusik zum Thema Albtraum. Los ging's unverkennbar mit The Crazy World of Arthur Brown. Die rare Version von Nightmare tauchte ursprünglich 1968 in dem englischen Film The Committee auf. Der Film wurde von Peter Sykes gedreht und präsentiert eine leicht kafkaeske Geschichte von Konformitätsdruck und Gehirnwäsche durch ein Komitee in der Zeit des leicht psychedelischen Londons der Jahre 67-68. Nach Arthur Brown gab es die musikalische Illustration eines Albtraums aus Sicht des türkischen Musikers Erkin Koray. Korkula Rüya heißt die Miniatur, zu finden auf Erkin Korays Album Electronic Turkular aus dem Jahre 1974. Im nächsten Lied geht es um künstliche Träume. Ort der Handlung ist der Hafen Saigons. Abends schleichen sich Europäer auf das Zwischendeck eines Schiffs. Ein Chinese, dessen Namen niemand kennt, verschafft ihnen die Substanz zum Träumen. In ihrem Rauch entdeckt der Ich-Erzähler das sanfte Gesicht der Geliebten. Laternen verwandeln sich in kleine Sterne, die langsam verblassen. Der Name des Traumgifts, das in künstliche Paradiese führt, ist in diesem Falle Opium. Opium, grausamer Rauch, lügendes Gift. Du enthüllst uns, die ganze Nichtigkeit unseres Herzens. Wenn man auf dieser Erde Dämonen jagen soll, dann lasst uns diese Chimäre jagen, den leichten Rauch, das Gift. Dans le port de Saigon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise. On ne connaît pas son nom, mais le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. Du demi-jour, les lanternes qui se voilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour. Dans le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. encore. C'est toi qui nous révèle le néant de notre cœur. S'il faut sur cette terre chasser tous les démons, chassons cette chimère, fumée légère. Touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn, and you were gone. You were gone. Gone, gone. I had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to face the light. I had too much to drink last night. Last night. The room was empty as I staggered from my bed. I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. You were gone, gone, gone. I'm not ready to face the light. I've had too much to drink last night. Last night. I've had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to face the light. I've had too much to drink last night. All too much to drink. All too much to drink. Too much to drink last night. All too much to drink. All too much to drink. Thank you. Träume geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik aus den Jahren 1931, 1966 und 1997. Zuerst sang ein Bariton mit Künstlernamen Marcells ein Lied über die künstlichen Paradiese des Opiums. Die Aufnahme entstand 1931. Danach sangen die Original Electric Prunes I Had Too Much to Dream Last Night und abschließend gab es eine ebenfalls deutlich psychedelische Mixtur aus England von Luke Vibert aus dem Jahr 1997, Am I Still Dreaming. Im nächsten Lied berichtet jemand von drei verschiedenen Träumen. Einmal marschieren Russen ins Heimatland des Ich-Erzählers ein, im zweiten Traum Amerikaner und im dritten Traum tauchen ein paar Marsbewohner auf und diesmal ist es keine Invasion. Erst steht er vor, was ich da Traum hätte in der Früh. Noch eh nur 5, 6 Viertel nur. Ich traum über die Brünner Straßen ober sind die Russen einmarschiert. Pfei, da war ich antiniert und ich hab mir gedacht, ich mein, ich traum. Und ich sag zu so einem Ivan, komm, geh denen in die Blier. Hat jetzt super auf ein Viertel und ein Liedl und sag Franz zu mir. Und wie red das so weiter dran, da denk ich mir ganz in der Kamm, sollen's nur ruhig einmarschieren, wir werden schon demoralisiert. Die Welt, mein Schmäh, und dann jag ma's wieder heim. Mit lauter Schiene werden wir dran und schicken die Sachen dort hin, dann kriegen wir Russland als Kolonie. Und ich dran über Adnang Buchheim einer sind die Armee einmarschiert. Fromm, das hat mir's höllisch gestiert und ich hab mir den. Ich mein, da traum ich. Und ich sag zu so einem Ami, nimm den Hut und hau ihm drauf, sind wir gemütlich hier rauf, setz die Herd auf ein Bier und sag Franz zu mir. Und wie red das so weiter dran, da denk ich mir ganz in der Kamm. Sollen's nur ruhig einmarschieren, wir werden schon demoralisieren. Mein Schmäh, die Weh. Und dann jagen wir's wieder heim, mit lauter Schiene Werner dran und schicken die Sängerknoben hin, dann haben wir wieder eine Kolonie. Und ich dran? Über die Milchstraßen oben kommt ein Haufen Marsianer. Pflatsch, schauen grad aus wie unser einer. Nur die Haut ist blau, so grünlich blau. Und einer sagt mir, schau was, ich bin der Rattasche vom Mars und winkt den Bittesche. Kennt's nicht bei uns um einmarschieren, kennt's uns nicht demoralisieren. Mit Schmäh, mit dem Schmäh, wenn wir brauchen daheim, lauter Schiene werden dran. schickt's uns euch einen Kanzler hin, dann kriegt's in Mars als Kolonie. Und ich traum. Bleibt's daheim! Ich habe geträumt, ich wäre Neckermann-Quellen mit Mark E. Smith. Eines Tages stellte ich mir vor, Mark E. Smith zu sein. Die Zähne krank und insgesamt ziemlich klein. Ich habe keinen Job und kein Geld auf der Bank, auch Alfred E. Smith, mein Bruder, ist blank. Also schrieb ich ein Lied mit meinem Bruder Schmidt und was keiner glaubt, es wurde ein Hit. Es heißt nur neue Zähne für meinen Bruder und mich und es klingt wie Superpunk. Und plötzlich wollten uns alle sehen, mein Bruder und mich. Dafür vielen Dank. Vielen Dank, aber mit euch reden, das wollen wir nicht, denn wir haben keine Zähne im Mund, mein Bruder und ich. Also entführen wir einen Mann, genau wie in dem Song, aber anders als dort, it all went wrong. Denn der Mann, den wir entführten für ein paar neue Zähne, hieß Neckermann und das Reiten war seine Domäne. Er war Versandhauskönig und Olympiasieger, dressierte sein Pferd wie Roy seinen Tiger. Neckermann macht's möglich, war seine Parole. Ein fleißiger Herr und frommer Kathole. Seine ersten Millionen verdient er mit Textilien, günstig gekauft mit Amsons Immobilien. 38 war das und Karl Amson war Jude. Für kleines Geld übernahm Neckermann seine Bude. Arisiert wurde Karl Amsons Versandhaus und der Jude, der musste schnell aus dem Land raus. In die Schweiz floh Karl Amson, dann in die USA. Josef Neckermann blieb bei der Reiter SA. Also war nicht zum Entführen der richtige Mann, der Nazi-Gewinner Josef Neckermann? Noch zweimal hörten wir How I Rode Elastic Man. Dann entführten wir den Reiter Josef Neckermann und sperrten ihn ein in Alfreds Kinderzimmer. Schluchzen drang durch die Tür und auch Gewimmer. Für neue Zähne wollten wir das Lösegeld, danach dürfte Josef zurück in seine Welt. Kein Haar wird ihm gekrümmt, keine Gewalt, er war doch schon so eine traurige Gestalt. Doch den Arier ein bisschen ärgern, das war erlaubt. Auch dafür hatten wir ihn seiner Freiheit beraubt. Wir wollten ihn ein wenig verstören und zwangen ihn, The Fall zu hören. Also spielten wir für Josef die ganze Nacht Bremen Nacht, Bremen Nacht, Bremen Nacht und den anderen der beiden großen Hits My Ex-Classmates Kids. Bremen Nacht, Bremen Nacht, Bremen Nacht, am Morgen danach hatte Josef sich umgebracht. Da hing er nun an seinem Strick im Volksgefängnis und die Entführung wurde plötzlich zum Verhängnis. Wohin nur mit Josef dem Toten, wir kamen uns vor wie die Idioten. Die Entführung war vorbei, vor der Tür stand Polizei. Das Endlosband spielt Bremen Nacht, Bremen Nacht, Bremen Nacht und Kommissare fragen, was habt ihr mit dem Neckermann gemacht? Wir bekamen Handschellen und kein neues Gebiss in meinem Albtraum von Mark E. Smith. Ein Polizist inspiziert den Plattenspieler, als wäre es heiße Ware von einem Dealer. Aus den Boxen dröhnt, hit the north. Ein dummer Bulle meint, klingt wie die Doors. Ein anderer bohrt sich die Zunge in die Wange und sagt, der singt ja, als hätte er eine Spange. Doch es kam, wie es kommen musste und noch schlimmer, auch ein kluger Polizist war dabei, es war wie immer. Der schaut sich die Platten von The Fall an und faselt was von Alfred E. Neumann. Halb im Koma höre ich sein Gedröhn, Mittelinitial, Männerdomain. Und dann höre ich nur noch ein Staccato, Mittelinitial, Mittelinitial, da Capo, Joachim C. Fest, Wichtigtuer mal, Jürgen W., Möllemann, Angebersignal, René C., Jaggi, Powergenital, George W. Bush, Vaterqual, Theodor W., Adorno, ein richtiger Mann, niemals, niemals, Porno. Die Kollegen schauen ihn ratlos an. Es geht wieder los, ruft den Irrenarzt an. Der kommt sofort und sie ziehen von dann, wie in dem Song von Fanny van Dunn. Ich bin komplett hinüber, was ist das bloß für eine Droge? Quatsch, das ist nur der Polizeipsychologe. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Mark E. Smith brüllt, das ist die letzte Mahnung. Der Polizeipsychologe faselt von Antilopen und hält Mark E. Smith für einen Misanthropen. Die Tür geht auf und da steht Marks Ex-Frau Briggs. Sie trägt eine grüne Uniform und darunter trägt sie nix. Ich gehe auf sie zu, ich will sie berühren, ich nehme mir vor, sie zu verführen. Doch kaum stehe ich vor ihr und lächle sie an, da verwandelt sich Briggs in Josef Neckermann. Maliziös grinsend steht er vor mir, der Herrenreiter, ich will hier nur weg, ich kann nicht mehr weiter. Neckermann quält mich, ich spiele nicht mehr mit bei Neckermann quälen mit Mark E. Schmidt. Der Traum ist aus, die Nacht ist vorbei, ich bin wieder wach, aber dennoch nicht frei. Seitdem jede Nacht dieselbe Tortur auf dem Pferd Mark E. Smith, er reitet Dressur. Manchmal stehe ich im Traum auch auf einer Bühne, was dann dort passiert ist wie Schuld und Sühne. Es donnert und kracht wie The Fall, Ton für Ton, bloß steht Josef Neckermann am Mikrofon. Sein Lieblingsstück ist Musa Rabies Daughter, darüber lacht sogar mein Psychiater. Beruflich hört der am liebsten Psychic Dance Hall aus der karierten Pulloverphase von The Fall. So geht das seit Jahren, ich wach auf und weine und greife in meiner Not schon zu Heinrich Heine. Denk ich in der Nacht an Bremen Nacht, dann bin ich in den Schlaf gebracht. Auf einer Doppel-CD mit Coverversionen von Songs der Band The Fall und anderen musikalischen Verbeugungen von Mark E. Smith findet sich dieser Track. Er trägt den barocken Titel »Ich habe geträumt, ich wäre Neckermann quälen« mit Mark E. Smith. Ausgedacht hat sich diese Fantasie der Musikjournalist Klaus Walter, der seit Jahrzehnten im Radio und in Zeitungen anregende Hörperspektiven verbreitet. Vor Klaus Walter war der Wiener Schauspieler und Sänger Kurt Sowinetz zu hören. Sein Lied »Imani Tram« wurde vor genau 40 Jahren im August 1972 aufgenommen. Veröffentlicht wurde er auf seinem Album mit dem schönen Titel »Alle Menschen san ma zwider«. Die erste Stunde der Soundcheck Traumrevue geht so langsam zu Ende. Das war gerade die erste Solo-Single von Ian McNabb nach dem Ende seiner Band The Icicle Works. Great Dreams of Heaven erschien im Jahr 1991. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch der Song, der dieser Traumrevue den Titel gegeben hat. All I Have to Do is Dream